Teil 3. Übung 4a. Hören Sie das Interview mit Herrn Dr. Audem. Markieren Sie die Themen, über die im Interview gesprochen wird. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Hans Müller. Ich bin Reporter. Ich bin hier in Moskau im Goethe-Institut. Und neben mir sitzt ein Herr, mit ihm möchte ich ein Interview machen und ihn zuerst vorstellen. Sagen Sie bitte, wie heißen Sie? Mein Name ist Hans-Jürgen Audem. Herr Audem, woher kommen Sie? Ich komme aus der Bundesrepublik Deutschland, aus Schwerin. Und was sind Sie von Beruf? Ich bin Lehrer. Aha. Und was machen Sie hier in Russland? Ich arbeite als Lehrer und unterrichte Deutsch. Und wo arbeiten Sie hier? In Novosibirsk, an der staatlichen Universität. Sie wohnen auch in Novosibirsk? Ich wohne in Novosibirsk, genau in Akademgorodok. Ist Ihre Familie auch in Novosibirsk? Nein, ich bin allein hier in Russland. Meine Familie ist in Deutschland. Ihre Frau ist also in Schwerin? Ja, sie lebt in Schwerin. Sie arbeitet in Schwerin. Sie ist auch Lehrerin. Und Ihre Kinder? Meine Kinder sind groß. Sie sind erwachsen. Ich habe zwei Söhne. Ein Sohn lebt mit seiner Familie in Berlin. Und der zweite Sohn ist Schauspieler am Theater Leipzig. Das ist sehr interessant. Herr Audem, was machen Sie in Ihrer Freizeit, am Sonntag, am Abend? Gehen Sie auch einmal in ein Konzert? Sehr oft. Ich habe ein Konzertabonnement für die Novosibirsker Philharmonie. Ja, das ist ein sehr bekanntes, ein gutes Orchester. Wann kommen Sie denn wieder nach Deutschland? Wahrscheinlich im Oktober dieses Jahres. Aha, dann ist Ihre Arbeit hier in Russland zu Ende? Nein, sie dauert sicher noch einige Jahre. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg in der Arbeit und alles Gute und viele schöne Eindrücke hier in Russland. Dankeschön.